wohin du gehst und was du tust. Du bleibst, egal wohin du gehst, du bleibst. Wir waren beide noch jung, mussten das Lieben erst lernen. Wir haben uns selten gestritten, war wieder Frieden auf Erden. So passend, dass ich jetzt den Atem verliere. Ich danke dir für die Serie, wunderbare Jahre mit dir. Du hattest immer die Idee, ich meine, gib sie nicht auf. Du willst mehr von der Welt sehen, leb deinen Traum. Ich wach auf mit schweren Herzen und hör dich beim Duschen singen. Mann, ich will nicht der sein, der dich zum Flughafen bringt. Ich sehe, wie sich Andro umarmt in der Schlange am Check-in. Die Anzeigetafel deinem Flug, die Buchstaben wechseln. Menschen, die hetzen, die wie du alle bald wechseln. Ich bleib allein und versuche zu lächeln. Ich nehm dich nochmal in den Arm und lass es zu. Ganz egal, wohin du gehst und was du tust, du bleibst. Egal, wohin du gehst, du bleibst. Nimm mich nochmal in den Arm und mach's hoch. Ganz egal, wohin du gehst, ich lass es zu. Und bleib. Und bleib. Versuch die Distanz zu überwinden, indem ich dir schreib, egal Telefon, SMS, Facebook, E-Mail und Skype. Fernbeziehung ist der ewige Flirt. Man wird umso mehr verrückt, je weniger man von dem anderen hört. Es ist verzwickt, denn ich weiß nicht, wo du bist. Hab dich verloren an irgendwem, weiß nicht mal, ob es ihn gibt. Du unterwegs, eine schöne Frau im anderen Land. Verdräng die Gedanken, das Bild, du und ein anderer Mann. Vielleicht übertreibe ich auch nur, alles gar nicht lang her, dass ich dir unterstell, dass du gerade zweigleisig fährst. Ich lenk mich ab und räum mein Zimmer um und schaue dabei über tausend Erinnerungen. Ich nehm dich nochmal in den Arm und lass es zu. Ganz egal, wohin du gehst und was du tust, du bleibst. Egal, wohin du gehst, du bleibst. Nimm mich nochmal in den Arm und mach's hoch. Ganz egal, wohin du gehst, ich lass es zu. Und bleib. Und bleib. Wo wir uns einig waren, fang andere sich zu streiten an. Bei uns steht zwischen einer Zeile mehr, als man in einem Buch schreiben kann. Ich kann das nicht genau erklären, doch weiß, wenn das nicht mehr wär, setz ich mich hin und schreib nen Song. Diesmal vergessen ist so schwer. Was du tust, du bleibst.